Helene Heimler, Wien 23, Jesuitensteig 19, früher Jesuitengasse, Wohnung von Helene Heimler. Helene Heimler, geborene Glaber, wurde am 7.06.1878 geboren. Vom Beruf war sie Schneiderin. Ihre Eltern hießen Regina und Wilhelm Glaber. Sie war mit Josef Heimler verheiratet. Über den Verbleib ihres Ehemannes ist nichts bekannt. Sie wurde am 28.10.1941 mit dem Transport 9 mit der Nummer 471 von Wien nach Lodz deportiert. Das Datum ihres Todes ist nicht bekannt.